Welt erwacht. Die Blumen blühen, ein Farbenspiel. Du und ich und das Herz, es fühlt. Ist der Tag nicht wundervoll heute Nacht? Das Licht der Sterne in uns erwacht. Halt meine Hand, lass uns träumen hier. Denn in deinen Augen spiegelt sich mein Ziel. Kühe grasen auf der grünen Weide. Ein sanfter Wind, die perfekte Seite. Wir tanzen im Schatten der alten Eiche. In diesem Moment, da gibt's keine Schleiche. Yeah. Ist der Tag nicht wundervoll heute Nacht? Das Licht der Sterne. Wenn du bei mir bist, kein Platz für Zweifel, nur die Liebe, die es gibt. Lass uns die Nacht ergreifen und niemals lassen los, für immer zusammen, das ist unser Hoch. Ist der Tag nicht wundervoll heute Nacht? Das Licht der Sterne. Mein Ziel.